Hören Sie jetzt bis 22 Uhr Flieg weiter, schwarze Krähe. Der amerikanische Gitarrist Kelly Joe Phelps und seine Acoustic Roots Music, vorgestellt von Karl Lippegaus. Taylor had a wife, she was married to a mirror. Make a glass eye, love her by a drink and then another round. Here on the kitchen table, I was cigarettes from years ago. Last night, one fell on to the floor. Hey, to the floor. Hey, to the floor. Taylor used to marvel at the way the music sounded. She drifted down the carpet bag. Put another lampshade on. Yeah, there she was, so young and pretty, holding out her hand to the last 5 years that living took away. During the best of times, a one-armed man with a box of dimes. Throw the stick and let the bulldog roll. Yeah. Throw the stick and let the bulldog roll. Now Taylor's 37 yesterday, and she'll be 21. Asphalt road to danger where she fell across the car. Pocket and book exploding with the money of delusion. Wink of smoke and yellow eyes and old snakes along the floor. Hey, hey. Scavenger hunt in the best of times, a one-armed man with a box of dimes. Throw the stick and let the bulldog roll. Throw the stick and let the bulldog roll. Yeah. Pretty like tomorrow is a vestibule of commerce. No regrets as I say she waltzing to the ice machine. Where another hotel key has left a scar upon her soul. Her feet are nimble, stay where she wants, she can go. Yeah, she can go. Yeah. Scavenger hunt in the best of times, one-armed man with a box of pipes. Throw the stick and let the bulldog roll. Throw the stick and let the bulldog roll. Come on, you little sailors with a penchant for the sea. Look way down below for Taylor John, he wants to be like me. Drowning in the water, got his collar turned up cold. Tries to breathe now like a wretched stain and floats like a fool. Yeah. Yeah, the best of times, one-armed man with a box of dimes. Throw the stick and let the bulldog. Throw the stick and let the bulldog. Throw the stick and let the bulldog. Throw the stick and let the bulldog roll. Throw the stick and let the bulldog roll. Yeah. stick and let the bulldog hit the moon. I'll stick and let the bulldog roll. I'll build a stick and let the bulldog roll. Throw a stick and let the bulldog roll. Endlose Weiten beschwören seine Songs herauf. Taylor John aus dem 2001 veröffentlichten Album Sky Like a Broken Clock, Kelly Joe Phelps. Ich denke auf meinen vielen Reisen immer wieder darüber nach, wo ich mich jetzt gerade befinde und staune darüber, dass ich so viel Glück hatte und meine Kindheitsträume wahrmachen konnte. Akustische Musik hat sich für mich immer natürlicher angefühlt. Eine Aura des Zeitlosen scheint akustische Instrumente zu umgeben und die Musik, die man mit ihnen erzeugen kann. Es ist ein tolles Gefühl zu spüren, wie ein akustisches Instrument gegen deine Brust vibriert. Sein Freund, der Gitarrist Bill Frisell aus Seattle, Washington, erzählt: Ich wurde aufmerksam auf Kelly Joe Phelps, als meine Tochter mit 9 oder 10 Jahren eine CD von ihm mit nach Hause brachte, Lead Me On vom Vancouver Folk Festival. Es könnte dir gefallen, Dad, meinte sie. Sie hatte recht. Kelly Joe Phelps erwähnt, dass er inspiriert wurde von Leuten wie Roscoe Holcomb, Robert Pete Williams, Doc Boggs, Mississippi Fred McDowell und vielen anderen. Er scheint das alles absorbiert zu haben und jede Menge andere Einflüsse dazu. Daraus hat er etwas Eigenes gemacht. Sounds, die von innen nach außen dringen. Er tut nicht so, als ob oder imitiert etwas, das in der Vergangenheit mal passiert ist. Er scheint irgendwie zum Herz der Dinge vorzudringen. Da passiert eine Menge zwischen und hinter den Noten und Tönen. Mysteriöses. Ich finde ihn sehr inspirierend. Thank you. Samuel B. Charters in seinem berühmten Buch The Country Blues. In einem armseligen, schäbigen Zimmer im Ghetto von Houston, Texas, saß ein dünner, ausgezehrter Mann und hielt eine Gitarre. Er spielte ein bisschen auf den Saiten und schaute dabei aus dem Fenster. Es war ein grauer Wintertag. Ein starker Wind blies den Staub über den Hof. Hinter den Häusern verlief eine Bahnlinie und ein paar Kinder spielten auf den Schienen. Sie zitterten vor Kälte in ihren dünnen Kleidern. Der Mann schüttelte den Kopf. Dann begann er wieder Zeilen des Songs zu singen und spielte dazu etwas Gitarre. Er stoppte, um einen Schluck Gin aus einer Flasche zu nehmen, die unter seinem Stuhl stand. Er trank fast ein Viertel von dem rauen Gin und benutzte den Metallverschluss der Flasche als Glasersatz. Sein Freund schaute zu mir rüber und meinte, jetzt hat er's drauf. Der Sänger spielte zwei, drei Läufe auf der Gitarre und dann nickte er mir zu und begann zu singen. Dieser Mann hieß Lightning Sam Hopkins aus der Umgebung von Centerville, Texas. Den Song hatte er gehört, als er als Junge auf den Feldern arbeitete. Seine Version war eine Umformung und Überarbeitung des alten Worksongs, den er in etwas sehr Persönliches und Expressives verwandelte. Er hatte daraus einen Blues gemacht. Makes as much sense as a frog on a chain. A leopard knocking trees down with his fist. Twisting my ear like I'm a schoolyard churl. And love, I won't sit beside that long-legged girl. Wearing overalls and daddy's boots. Old coat, let's sing one again to gather grace, savor every note. Burn a hole right through me where we stood last summer night. What little doused off glance, I don't know if you were there, but I felt the right impale me. My body growing wide. Home inside. I'm the same, but then I'm not, you know. When we tried before, let's sing one. Knock on my knock. Come back here, knock on my door. Common sense in, throw it in a can. I will be myself beside you. You can do the same, no responsibility. Kelly Jo Phelps aus Vancouver, Washington, an der amerikanischen Westküste, Knock Louder, aus dem Album Slingshot Professionals von 2003. Ob er mal erklären kann, was der Titel der CD eigentlich bedeutet? Slingshot Professionals? Viele Dinge. Es ist kein konkreter Begriff. Er bezeichnet Erwachsene, die noch in der Lage sind, die Welt mit kindlichen Augen zu sehen, die neugierig sind und Dinge anstellen, die sie als Zehnjährige schon gerne taten. Es sind auch Kids damit gemeint, die denken, dass sie älter sind, als sie in Wirklichkeit sind, und die versuchen, wie Ältere zu handeln und sich dabei nur idiotisch benehmen. Und dann beschreibt Slingshot Professionals noch eine Gruppe von Leuten, die einander viel Spaß haben, aus irgendeinem absurden Grund. Es ist ein bisschen verrückt, mit all dem so viel Zeit zu verbringen, aber das rückt all diese Leute wiederum in die Nähe von Musikern. Musiker sind auch völlig verrückt. Chris Jones sagte in der BBC, bei seinem jüngsten Album Western Bell verzichtet Kelly Jo Phelps auf die verschrobenen Wortspiele, die er sonst so liebt, und konzentriert sich stattdessen auf seine beträchtlichen Talente mit 6 Saiten und einem Stück Holz. Die Resultate sind, obwohl typisch idiosynkratisch, so bemerkenswert und abgehoben, wie man das von einem Mann mit so viel Talent erwarten würde. Und der Kritiker David Reed meinte, man könnte dieses Album Western Bell als Free Blues bezeichnen. Tief verwurzelt im Delta, aber mit unerwarteten harmonischen und rhythmischen Drehungen und Wendungen. American Exchange Hotel, eine Improvisation aus dem aktuellen Kelly Jo Phelps Album Western Bell. Zu Beginn hat er ganz schick geschickt die typischen Intervalle aus T42 in sein Solo mit reinverpackt. Der Songschreiber und Sänger Steve Earle hat mal gesagt, Kelly Jo Phelps spielt, singt und schreibt den Blues. Aber Moment, bevor Sie das so hinnehmen, vergessen Sie Songs mit einer 12-taktigen Akkordfolge aus 3 Akkorden mit wiederholtem 2-2-2-zeiligen Refrain und Antwort-Reimstruktur, obwohl Kelly Jo das natürlich auch drauf hat, wenn er will. Ich spreche von einem Feeling, einem verräucherten, einsamen, schmerzvollen Gefühl, das dennoch einen behaglichen Groove verstreut, der dich wissen lässt, du bist nicht allein, auch wenn du traurig bist. Und jetzt spiel weiter, Bruder. Ja. it's a rabbi in a brothel. Oh, the third time. The gold front tooth of a broken man, a white glove in a purse, down at the bottom on the seal. Oh, it's turning cold. Turning dark, I won't say. All aspiration facing down there, all in the street. A bro in the alley with a red moon sky, last drive, patience on a cell. D-Day is turning over. Outside, outside, outside. Come back, let me keep my goal. Sie hörten Gold Tooth, nochmal einen Track aus Sky Like a Broken Clock von 2001, Deutschlandfunk. Wir stellen den amerikanischen Gitarristen und Songschreiber Kelly Joe Phelps vor. Er wurde geboren am 5. Oktober 1959 und lebt in Vancouver an der US-Westküste. Ist ein Freidenker, ein innovativer Gitarrist, Sänger und Songschreiber, der das Spektrum des modernen Blues-Spiels erweitert hat. Sein Spiel ist so flüssig, weit aufgreifend und improvisiert, dass er die Seele eines Jazzmusikers hat, schrieb ein Kritiker. Phelps wuchs in einer musikalischen Familie in der Nähe von Tacoma auf. Seine Eltern waren Sieben-Tag-Adventisten. Dad war spezialisiert auf Klimaanlagen und Kühlschränke. Mom arbeitete als Hausfrau und verkaufte Tupperware-Töpfe. Sie hatten keine große Plattensammlung, erzählt der Sohn, aber sie machten fast täglich Musik zu Hause. Man spielte Musik zum eigenen Vergnügen, nicht für religiöse Feiern. Der Vater Gitarre, Geige, Klavier und Harmonika, die Mutter ebenfalls Gitarre und etwas Banjo. Phelps Senior liebte Country und Western, hatte aber auch ein Ohr für Blues und brachte eines Tages Boogie-Woogie-Platten von Meat Lux Lewis mit nach Hause. Mit 5 oder 6 Jahren habe Kelly Joe zum ersten Mal diese Klänge gehört, erinnert er sich. Daraus erwuchs sein Interesse an der Jazzgitarre, als er Teenager war. Und damals hörte er viel Musik von Miles Davis und John Coltrane, aber auch viel Free Jazz und Platten von Led Zeppelin. Kelly Joe Phelps, zur Abwechslung mal am Banjo aus dem Album Tunesmith Retrofill von 2006. Samuel B. Charters, The Legacy of the Blues, ein Blick in die Kunst und das Leben großer Bluesmusiker. Zitat: Endlich, Mitte der 20er Jahre, brach das Licht durch die Wolken hervor. Mit den ersten Country-Blues-Aufnahmen bekam man einen klaren Eindruck von der Sprache, von der Stimme des schwarzen Amerikas. Niemand konnte Blues hören, ohne dass einem klar wurde, dass es zwei Amerikas gibt. Es war in der Stimme, es war in den Worten, den Obsessionen des Blues. Die raue, schmutzige Poesie des Blues war der beschlagene Spiegel des Ghetto-Lebens, in den der weiße Amerikaner nie blickte. Und gleichzeitig war es die persönliche Poesie der Leute, die Blues sangen. Zum ersten Mal begannen ihre Gesichter eine Identität anzunehmen. Ihre Finger und Körper wurden fühlbar. Zum ersten Mal war es möglich, in der Stimme den Menschen zu erkennen, der da sang. That fast steam line leaving Memphis down into New Orleans. It running so fast the hobo was on food. This train is not on the track with the hand. This train Lucille was leaving book on 1944. Lucille had told me all about a Ken Peeble school first girl came from Detroit. By the track being cold and froze, I thought the train be late getting in there. She had told me all about a Ken Peeble school and first girl came to Detroit. He got on that night about 12 or 15. When he got off the train, she looked and seen him. She run and kissed him. When she run and kissed the first girl, and I knocked her down. When I knocked her down, she got her pulled up by my pant legs, sang his song. You gone, be sorry, daddy, you knocked me down. Mama fixed to put you down. hit that straight line 36 by noon. The station that morning looked like coming special at my baby. But she jumped in that 50 mile cuz the man threw the light on him, getting out, jumping across that automatic switch that morning. That ball Lucia one of them put in famous house coat 2-3 days before this trouble coming up. Old man was 85 years old, told me. He said, son, don't ever mistreat your wife or your girlfriend. Let her sleep on one side of the bed and you sleep on the other side. Because overnight she'll get up and put one of them pistols, one of them pillows, one of them bolts case on your head, and when you wake up that morning, she'll be 2,000-3,000 miles away from home. I put the bullock on Lucia. She couldn't get up then, she wake me up. So she woke up that day just about 4 o'clock that morning. She said, Daddy, what's wrong with you? I said, Lucille, I'm going back to my church. I've been wrestling with Bull and Slick for a couple of weeks. So she was on the cigarette, I let her. While she was getting a cigarette, I said, baby, would you mind bringing me a glass of water? She reckon got that house coat with a right and pulled it across and put a hip with a left, come to my bed, sang this song. I'm be so glad when I can see the sun. Oh, gonna be some packing up time. Hit that steam line, tip it in there that morning. Play it for me, my baby, gonna get gone. You got to play it for me this morning. The first thing a man will do when his wife or girlfriend quit him and don't be at home, he gonna ease up to one of them trunk or one of them shift rolls. I eased up to the shift road that morning about 10:30 when nothing attended, and that was the bag that come off the good clothes. I thought about the trunk that her great-grandmother gave her for a birthday present when she was 9 years old. I isolated, wasn't nothing in it but the tree. I said, I know Booker got to get away now. I sat out in the floor and thought of a good alibi to get out to Union Station and beg her back. I mean, like she done made a mistake and packed up some of my silk shirt. I rushed on down to Union Station. When she see me coming up to Union Station step, she looked back over left shoulder, come and sang me song. Too late, Daddy, Mama, trunk is gone. Don't you be in my home. I tell you that she done got in 15 miles Union Station then. You can hear it shut them rails, hit them. little guy in a great big fall. How long is too late to lock it right so I can ease on into an easy night to pray? Holler, don't let it fade. Schwarz und Blues Weiß. Sie hörten New Orleans Streamline von und mit Barker White von 1963 aus seinem berühmten Album Mississippi Blues und zuletzt Tune Smith Retrofill, so hieß das Album von Kelly Joe Phelps von 2006. Daraus hört man den Song Big Shaky. Meine Leidenschaft ist live zu spielen im Sinne von ohne Netz und doppelten Boden. Und Gott weiß, was für eine Art von Gesang. Und aus meinem Stuhl fliegen und sehen, wie die Songs zu Leben erwachen, hoffentlich auf eine Art, wie ich das nie vorab hätte planen können, sagt der Künstler. Sein Terminkalender ist zurzeit in der Hauptsache mit Solokonzerten ausgefüllt. 2003 tourte er mal mit anderen Musikern, aber seitdem interessiert es ihn wieder mehr, allein aufzutreten. Es gibt keine Tricks bei seinen Platten, keine bestimmten Methoden. Das Wichtige ist, nicht zu viel vorauszuplanen für das, was musikalisch passieren soll. Die Magie liegt in der Improvisation, ob mit anderen oder bei Soloaufnahmen. Seine Lieblingsgitarre ist eine Gibson J45 von 1947. Einige Kritiker stimmen, Tim O'Brien. Als ich Kelly Joe zum ersten Mal hörte, war ich begeistert davon, wie viel Sinn das Ganze ergibt. Seine Musik ist eine weite Welt mit einem 360-Grad-Einfluss. Kelly Joe Phelps ist ein Meister der handgemachten Musik. Er holt weltweite Sounds aus seiner Gitarre. Tom Jurek, er hat eine neue Sprache für die akustische Gitarre gefunden, zusammengesucht aus Sprachfragmenten der amerikanischen Folk-Vergangenheit. Fillmore Mescalita Holmes, er ist ein Held der weiten Prärien, der einem direkt aus der Seele spricht. Thank you. Noch ein Ausschnitt aus dem aktuellen Album Western Bell, The Jenny Spin. Kelly Jo Phelps übers Improvisieren im Studio. Viele kommen ins Studio mit sehr weit ausgearbeiteten Ideen, bringen sie in eine Ordnung und wissen genau, was sie tun werden. Und darin finden sie dann eine gewisse Befriedigung und Vertrauen. Aber das ist der Punkt, dieses Vertrauen habe ich nicht. Mein Vertrauen liegt darin, einen Song explodieren zu lassen, emotional und leidenschaftlich. Der einzige Weg dahin ist, dass man die Möglichkeit dafür schafft, dass sich eine Magie überhaupt einstellen kann. Nicht zu wissen, was der andere spielen wird. Und dann, wegen etwas, das er spielt, antworten. Und dann erzielt man ein Resultat, das niemand planen konnte. Aber man muss Erfahrung haben im Improvisieren. Man muss sich wohlfühlen in dieser Rolle. Viele Musiker sind es nicht. Sie sind froh, wenn sie etwas Note für Note lernen können und es verbal jedes Mal besprechen. Das ist keine Kritik, es ist kein negativer Kommentar von mir, aber es gibt nicht viele Musiker in diesem Metier, die, wie ich immer sage, den Wind durch einen Song blasen lassen können. Sie wollen immer alles kontrollieren. Hey, mustard seed. Has been said, all that men will need. A mustard seed has been said, all that men will need. The filthy boy in a Bowery lane, undo the times in a drowning rain, stealing bits asleep again. Sinner's heat and goes into tallest tree, cool out of sinner's heat. I know this man, he's much like I. Powder's cusp and a bragger's pie, swell to it, brandy Meyer, salad better me. Exemplary, oh, the faith, I guess, starts with not my soil. Exemplary, faith, I guess, starts with not my soil. Upon the shoes of wayward men, ministers will not be friends. They smite temple yet again, spill a precious oil, spill a precious oil. Now play one here. Als er um 1980 in Portland, Oregon lebte, entdeckte Kelly Joe Phelps die lokale Jazz- und Blues-Szene. Fast jeden Abend verbrachte er in einem der Clubs und spielte Bass in kleinen Jazzgruppen. Zu Hause aber neigte er weit mehr zum Gitarrenspiel und experimentierte mit einem Slide, indem er die Gitarre auf die Knie legte und mit einem Metallrohr über die Saiten fuhr. Nach und nach tendierte er mehr und mehr in Richtung Blues. Als er Platten von Mississippi Fred McDowell und Robert Pete Williams hörte, hatte Kelly Joe Phelps eines seiner musikalischen Schlüsselerlebnisse. Er wurde zum Country Blues bekehrt. Er wollte weiter improvisieren können wie ein Jazzmusiker, aber gleichzeitig einen Kontakt zu älteren Folkformen amerikanischer Musik herstellen. Inzwischen ist Kelly Joe um die 200 Tage pro Jahr auf Achse und hat immer Notizbücher dabei, in denen er sich Ideen auf diesen Reisen mit seinen Gitarren notiert. I had two uncles, two brothers, and my father to kill in Chicago. That's why I don't like living now. It's too rough a place. People going up down the street shooting, killing people. Wish they'd done it everywhere, but they've been doing it that a long time, you know. And that's a sad thing. Well, my brother, he was a doctor. I think he'd been, I'm not for sure, but I think he'd been selling some dope to him, and he, I reckon, quit, and they killed him. And my uncle, one of them, they killed him, another guy killed him by his wife. He, with his wife, in about 2 years after he killed him, he stayed with his, lived with his wife. And my other uncle, I don't know what reason he got killed, but I know he got killed. And my dad, they killed him and robbed him. He got his check, you know, his, and somebody ganged up on him and stopped him, oh man, 25 or 30 times. And nobody never went to jail for it because they never found out who it was. Then I was, that was in the 50s. Yeah, because I lived there in the 40s. And my, as soon as I left there, about 11 months after I left there, my father got killed. Then about a week later, my both of my brothers got killed the same day. And then one of my uncles got killed about 3 months later. And it was about 6 or 8 months before my other uncle got killed. But they all got killed in a year's time. Yeah, I'm glad I made it out, man. Yeah, both of my brothers got killed the same day. But my uncle, my daddy, got killed when he drawed some money back, you know, his time, and somebody, he went out to get him a drink, I imagine, a whiskey store not too far from his house, about a block and a half, and somebody killed him between there and there, before he got there. He was just at the other side of the next house from where he lived, where somebody killed him there and took his money. And one of my uncles, the guy killed him by his wife. He caught him there with his wife. And he killed him. And I don't know what happened to my other uncle, but he got killed, you know. I don't know just what happened. Das ist die Lebensgeschichte von R.L. Burnside, ein Bluesmusiker aus dem Mississippi Delta, einer der Helden von Kelly Joe Phelps. Zitat: Es geht darum, einen Teil meiner Persönlichkeit zu fixieren, der noch nicht Teil meiner Musik ist. Und meine Theorie, ja, es ist eine Theorie, ist, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt alles, was ich als Person darstelle, in dem zum Vorschein kommen wird, wer ich als Musiker bin. Mit den Jahren ergeben all die kleinen Fragmente nach und nach einen Sinn. Vor ein paar Jahren, 3 oder 4 Jahre ist es her, fand ich eine winzige Tür, die sich vor mir auftat. Und da sagte ich mir, warum bringe ich eigentlich meine Liebe der Literatur und meine Liebe für Opern und Poesie und all den Kram nicht hinein in diesen ganzen kreativen Prozess und gucke mal, was passiert. Ich sagte mir, ich versuche einfach mal und ein Ding führte zum anderen. Und jetzt habe ich diesen neuen Ansatz, einen Song zu schreiben, der zu mir passt. Ich mag die Tatsache, dass ich herausgefunden habe, wie ich so meine Bilder malen kann. Damit wir uns nicht missverstehen, ich versuche nicht um jeden Preis direkt zu sein. Ich versuche mit den Texten eine emotionale Wirkung zu erzielen. Und es bedeutet eine gewisse Herausforderung, um, sagen wir, bei Ihnen den Code zu knacken. Flieg weiter, schwarze Krähe. Karl Lippegaus stellte Ihnen den amerikanischen Gitarristen Kelly Joe Phelps vor.